und werde sentimental. Die Nacht neigt sich dem Ende zu, meine Stimmung ist katastrophal. Ich sitze hier nirgendwo und starre in mein Bier. Verloren in Gedanken, stehst du von mir. Was du wohl machst, hab ich mich tausendmal gefragt. Fickst du Engel, fehlst du Sterne oder betrinkst du dich mit Liebe? Den ganzen Spaß schon so lange auf ein Wort von dir. Ein nie endendes Verlangen nach dir lebt in mir. Ich warte schon so lange auf ein Wort von dir. Der Schmerz ist vergangen, geblieben ist die Leere und der Platz neben mir. Wir wollten nie wie all die anderen sein, zu Hause waren wir nie. Wir waren immer auf dem Sprung zwischen Wahnsinn und Genie. Wir spürten unsere Flügel wachsen, es trug uns davon. Wir verloren unseren Namen, Geschlecht und unsere Konfession. Du und ich hab ich mich tausendmal gefragt. Fickst du Engel, fickst du Sterne oder betrinkst du dich mit Liebe? Den ganzen Spaß.